Good morning! Guten Morgen! Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Yesterday I said I'm gonna give him a private opinion and then I didn't. Gestern sagte ich, dass ich dir meine persönliche Meinung sage und ich tat es nicht. Ah, you had to wait until today. Ah, du musstest bis heute warten. So here's my personal opinion. Hier ist meine persönliche Meinung. Regarding the whole pandemic and the COVID. In Bezug auf die ganze Pandemie und COVID. In my personal opinion. Meine persönliche Meinung dazu. The church in general did it all wrong. Hat die Kirche im Allgemeinen alles falsch gemacht. We were very little different than the system of this world. Wir haben uns kaum von dem System dieser Welt unterschieden. We lived by the same fear. Wir lebten mit der gleichen Angst. Ah, if I don't wear a mask, the COVID's gonna get me and kill me. Ah, ich muss eine Maske tragen. COVID kommt und tötet mich. I have to keep my distance even when I go with my brothers and sisters to worship Jesus. Ich muss Distanz halten, sogar wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern Jesus anbete. You know, it's my private opinion. Meine persönliche Meinung. If I can't even love my brother and sister in Christ and hug them, as the Bible tells me I should. Wenn ich nicht einmal meine Brüder und Schwestern in Jesus umarmen und lieben kann, so wie es mir die Bibel sagt. And what difference is there between me and the people who bow to the system of this world? Welchen Unterschied gibt es zwischen Menschen, die sich dem System dieser Welt beugen, und mir? Let's talk about the seven no's. Lass mich über sieben Wissen sprechen. A Christian knows. Ein Christ weiß, that he is not of this world, but that he belongs to another kingdom. Dass er nicht von dieser Welt ist, sondern einem anderen Königreich angehört. The kingdom of Christ. Das Königreich von Christus. See, Colossians 1 tells us that Jesus has taken us out of the kingdom of darkness and put us into the kingdom of his son. Kolosser 1 sagt uns, dass Jesus uns aus diesem Königreich der Dunkelheit herausgenommen hat und uns in das Königreich seines Sohnes hineingesetzt hat. So, if you would really know in your heart, wenn du in deinem Herzen wirklich wissen würdest, that you are a citizen of a different kingdom, dass du Bürger einer anderen Stadt bist, you would act different. Würdest du anders handeln. Secondly, zweitens, a Christian knows, or is supposed to know, ein Christ weiß oder sollte wissen, that he has died to the idea of living independently from God. Dass er der Idee, von Gott unabhängig zu leben, gestorben ist. Do you know what Galatians chapter 6 verse 14 says? Weißt du, was Galater 6 Vers 14 sagt? I've been crucified to the world and the world to me. Mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Think about this. Denk darüber nach. Paul literally says, I have been crucified to the system of this world and the system of this world is dead for me. Paulus sagt wörtlich, ich wurde dem System dieser Welt gekreuzigt und das System dieser Welt ist für mich tot. What happens in this world? Was passiert in dieser Welt? This world and the system of this world lives independent from God. Diese Welt und das System dieser Welt ist unabhängig von Gott. I can do what I want, it's my freedom. Ich kann tun, was auch immer ich will, es ist meine Freiheit. Think about the ridiculous argument when the world argues about abortion. Denk über die lächerlichen Argumente nach, wenn die Welt über Abtreibung diskutiert. Here is the argument. Hier ist das Argument. A woman should have the right to choose what she does with her body. Eine Frau sollte das Recht haben zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht. But how about the baby inside of her body? Shouldn't have the right to choose to live either? Was aber ist mit dem Baby in ihrem Körper? Sollte es nicht auch das Recht haben zu leben? It's not even about her body. Es geht nicht einmal um ihren Körper. The argument is even, it doesn't even make sense in the slightest. Das Argument ergibt nicht einmal im Entferntesten einen Sinn. But this world lives independently from God, makes choices independently from God. Aber diese Welt lebt unabhängig von Gott, trifft Entscheidungen unabhängig von Gott. That's what we are crucified to. We don't live independently from God. Dafür wurden wir gekreuzigt. Wir leben nicht unabhängig von Gott. Thirdly, drittens, a Christian knows or should know, ein Christ weiß oder sollte wissen, that the world and the system of this world is going to hate him if he wants to please God. Dass die Welt und das System dieser Welt ihn hassen wird, wenn er Gott gefallen will. See, Jesus said that in John 15. Jesus sagte dies in Johannes 15. Now Paul said, everybody who wants to live a godly life will suffer tribulation. Paulus sagte, dass jeder, der ein gottgefälliges Leben leben will, Bedrängnis erleiden wird. You know, We cannot expect the system of this world to love us as Christians. Wir können es von dem System dieser Welt nicht erwarten, dass uns als Christen liebt. You know what the sad thing is? Weißt du, was das Traurige ist? That most Christians are hated by this world not because they live a good Christian life from a different system. Die meisten Christen werden von der Welt gehasst, nicht weil sie ein gutes christliches Leben in einem anderen System führen. At least in the world where I live. Zumindest nicht in der Welt, in der ich lebe. But they are worse. Than the people are who live in the system of the world. Aber sie sind schlimmer als die Menschen, die im weltlichen System leben. You know, I was just sitting with a friend of mine at the table having lunch. Ich habe mit einer Freundin zu Mittag gegessen. And this friend told me. Und sie erzählte mir, that my father is so angry at this certain pastor. Dass ihr Vater so wütend über einen gewissen Pastor sei. She said, if you mention the name of this one pastor who is one of the biggest names here in Brazil. Sie sagte, wenn du den Namen dieses Pastors erwähnst, ist einer der größten Pastoren in Brasilien. He said he gets so angry he almost loses his control. Wird so wütend, dass fast die Kontrolle verliert. I asked, but why? Ich fragte, warum? Because he worked full-time for that church. Weil vollzeitlich für diese Kirche arbeitet. And his wife was the secretary of the big pastor. Und seine Frau die Sekretärin vom Pastor war. And you know what the pastor said to the wife? Und weißt du, was der Pastor zur Frau gesagt hatte? I want you to be my woman. Ich will, dass du meine Frau wirst. Remember, she was married. Erinnere dich, sie war verheiratet. And the pastor was married. Und der Pastor war verheiratet. And she was afraid to lose her job. Und sie hatte Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. So, she, of course, she did not give in to that. Natürlich gab sie dem nicht nach. But also, she didn't like. Do what you should have done, smack him in the face and run. Hatte jedoch auch nicht das getan, was sie hätte tun sollen, ihm eine Ohrfeige geben und wegrennen. Do you know what that big pastor did afterwards? Weißt du, was dieser Pastor danach tat? He said, oh, he said, I have people who could kill your husband so that you can marry me and become my wife. Er sagte, ich habe Menschen, die deinen Mann töten könnten, so dass du mich heiraten und meine Frau werden könntest. Listen to me. Hör mir zu. Christians are not supposed to be hated for doing the wrong thing. Christen sollten nicht dafür gehasst werden, weil sie die falschen Dinge tun. We are supposed to be hated because we don't fit into this system. We are from a completely different system. Wir sollten dafür gehasst werden, weil wir nicht in dieses System passen, weil wir von einem komplett anderen System sind. That's why the evil people who live evil in this world are supposed to hate us. Deswegen sollten uns die bösen Menschen, die das Böse in dieser Welt leben, hassen. Think about that. Denk darüber nach.